Kundgabennummer 235 vom 23.12.1937. Gottvertrauen, Segen des Gebetes. In wenigen Tagen wird dir verkündet werden, was deinem Herzen Frieden gibt. Und in dieser Stunde erlebst du wieder des Vaters Gnade an dir. An seinem Herzen seid ihr alle geborgen, wenn euch das Leid der Erde zu ihm flüchten lässt. Es bringt euch immer der Ewigkeit näher. Versenket ihr euch in tiefes Gebet und haltet ihr innige Zwiesprache mit dem Vater, der immer bereit ist, zu trösten und aufzurichten die Schwachen und Verzagten, die ihm gläubig vertrauen. An des Heilands Worten sollet ihr erstarken. Bittet, so wird euch gegeben werden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und darum könnt ihr immer frohen Herzens durch das Leben gehen. Denn über euch wachet einer, der euch behütet. Stellt ihr euch nur vertrauend unter seinen göttlichen Schutz. Das ist es, was den Menschen mangelt, das gottgläubige Bewusstsein, im Schutz des Herrn zu stehen. Deshalb müsstet ihr leiden auf Erden, denn mit diesem Glauben an die immerwillige Bereitschaft Gottes, euch zu helfen, würde euch das Erdenleben viel weniger Leid und Sorgen bringen. Solange ihr betet aus tiefstem Herzen, seid ihr nicht verlassen. Ihr könnt euch sorglos der führenden Vaterhand anvertrauen und brauchet nicht zagen. Erst wenn ihr euch zu festem Gottvertrauen durchgerungen habt, wird euch auch der Friede der Seele beschieden sein. Denn es ist nicht eines ohne das andere. Der Herr hat euch doch so oft den Beweis seiner Liebe und Güte gegeben. Wie könnet ihr immer wieder zweifeln daran? Denn das tut ihr, wenn ihr euch niederdrücken lasset von den täglichen Sorgen. Erhebet nur gläubig eure Hände zum Herrn, und eure Sorgen werden von euch genommen zu jeder Zeit. Am Ende eurer Tage blicket ihr dann zurück, und euer Leid wird sein, dass ihr dem Heiland euch zu wenig anvertraut habt. Weit mehr könnt ihr erreichen, verbindet ihr euch nur stets mit ihm, dessen Liebe euch allen gilt. Unablässig mahnet er euch und möchte Besitz ergreifen von eurer Seele, dass sie sich voll und ganz nur ihm zuwende. Doch ihr Menschen höret diesen Mahnruf so wenig, sonst könntet ihr nicht in Leid und Kummer durch das Leben gehen. Froh und leicht werdet ihr es tragen, und auch in allen Nöten wird euch die innere Stimme tröstend zusprechen, und ihr werdet überwinden, blicket ihr immer nur zum Heiland auf. In deinem Herzen, liebes Kind, muß die Liebe und das Vertrauen zu deinem Heiland so tief verwurzelt sein, dass du leuchtenden Auges alles ertragen kannst, was dir der Vater sendet, was dir zur Förderung dient. Brauchst du Trost, so erbitte ihn vom Vater, und er höret dich. Doch wende dein Herz nicht ab von ihm, von wo allein dir Hilfe kommt. Schütze dich vor trüben, Gott abgewendeten Gedanken durch das Gebet. Ein inniger Stoßseufzer zum Vater gibt dir seine Gnade. Diese Verbindung mit ihm allein schon erlöse dich aus der Gewalt finsterer Mächte. Denn jeder unwillige Gedanke, jede lieblose Regung ist eine Einwirkung dieser. Doch immer ist die stärkste Waffe dagegen das Gebet. Ihr könnet gar nicht genugsam den Segen des Gebetes empfangen, auf das ihr teilhaftig werdet aller Gnade. Genügt ein heißes Flehen zum Vater, der seine Kinder nie verlässt. Darum, lasset keinen Tag vorübergehen, ohne euch innig dem Vater zu empfehlen. Dann seid ihr geschützt gegen alle Einflüsse des Bösen, und überwinden werdet ihr alles und wirken zur Ehre Gottes. Amen.